wieder hoch, schien schon entschwunden in den Bahnen, aufgelöst, doch apportiert sie wieder aus dem Depot, die alte Sehnsucht kommt wieder hoch. Nach dem Irgendwohin, nach dem Ort, der als Zustand sich empor aus mir höhlt, mich versucht und das diesseits defragmentiert, das bebildert mit den Bildern, die nur von anderen bebildert worden sind. Sehnsucht kommt wieder hoch. Die alte Sehnsucht kommt wieder hoch. Sehnsucht kommt wieder hoch, schon entschwunden in den Bahnen, aufgelöst, jetzt galoppiert sie wieder aus dem Depot, neuronale Animation. Die alte Sehnsucht kommt wieder hoch. Sehnsucht kommt wieder hoch. Die alte Sehnsucht kommt wieder hoch.